Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. 10. Teil. Nun steuerte die Pequod also südostwärts nach Ahabs neuer Kompassnadel, hielt ihren Kurs auf den Äquator zu und maß ihre gesegelten Ätmale einzig mit dem Log. Das Schiff näherte sich endlich dem Saum der äquatorialen Fanggründe und passierte gerade in dem tiefen Dunkel, das der Dämmerung vorausgeht, eine kleine Gruppe von Felseninseln, als Flasks Fahrwache von einem Schrei aufgeschreckt wurde. Der christliche oder zivilisierte Teil der Mannschaft meinte, es seien mehr Jungfrauen. Der graue Manxman wiederum, der älteste Seemann an Bord, behauptete, das wilde, erregende Wehklagen seien die Stimmen der Ertrunkenen. Unten in seiner Hängematte hörte Ahab von alledem nichts, bis er in der grauen Dämmerung an Deck stieg. Flask erzählte es ihm nicht ohne einige hintersinnige Andeutungen. Ahab lachte wohl und erklärte das wundersame Ereignis folgendermaßen. Die Felseninseln, an denen das Schiff vorbeigesegelt war, wurden von zahlreichen Seehunden bewohnt. Einige junge Seehunde, die ihre Mütter suchten, oder einige Muttertiere, die ihre Jungen verloren hatten, waren wohl nicht weit vom Schiff aufgetaucht und hatten es mit ihrem Schluchzen und Schreien, das menschlicher Klage so ähnlich ist, ein Stück weit begleitet. Freilich wurden die Männer in ihren Vorahnungen durch das bestätigt, was einem der Mannschaft an jenem Morgen widerfuhr. Dieser Mann tappte bei Sonnenaufgang aus seiner Hängematte zum Fockmast, um seine Ausguckwache zu stehen. Ob es nun daran lag, dass er noch nicht richtig wach war, die Seeleute entern nämlich manchmal noch halb verschlafen auf, lässt sich nicht sagen. Jedenfalls hatte er noch nicht lange im Topp gestanden, als sie unten an Deck einen Schrei hörten. Einen Schrei und ein Rauschen. Als sie nach oben schauten, sahen sie etwas durch die Luft fallen. Und als sie nach unten schauten, erblickten sie einen kleinen Haufen weißen Blasenschaumes, hingeworfen auf das Blau der See. Mann über Bord! Die Boje, achtern! Werft die Rettungsboje! Mann über Bord! Die Boje! Die Rettungsboje, eine längliche Tonne, die immer am Heck hing, von einer sinnreichen Schnappfeder gehalten, wurde geworfen, doch keine Hand tauchte auf, nach ihr zu greifen. Und da die Sonne die Tonne lange versenkt hatte, war ihr Holz ausgetrocknet und verzogen, sodass sie sich langsam mit Wasser füllte. Die eisenbeschlagene Tonne folgte dem Seemann auf den Grund des Meeres, als wollte sie sein Schlummerkissen sein, wenn auch ein wahrlich hartes. So kam es, dass der erste Mann, der Pequod, der in den Masttopf stieg, um nach dem weißen Wal, auf dessen ureigenen Wassern Ausschau zu halten, von der Tiefe verschlungen ward. Die verlorene Rettungsboje musste ersetzt werden. Starbuck sollte sich darum kümmern. Da jedoch keine hinreichend leichte Tonne aufzutreiben war und alle Mann begierig dem vermeintlichen Höhepunkt der Fangfahrt entgegenfieberten, der nun näher rückte, wollten sie schon auf die Heckboje der Pequod ganz verzichten, als Quiquick mit merkwürdigen Zeichen und versteckten Anspielungen auf seinen Sarg verwies. »Was denn? Ein Sarg als Rettungsboje?« rief Starbuck sichtlich erschrocken. »Na ja, tun wird das ja.« Wenn der Zimmermann ihn herrichtet? Los, bring das Ding an Deck. Was Besseres finden wir ja nicht. Zimmermann, hey, mach ihn seeklar. Den Sarg, meine ich. Na, was klotzt du so? Soll ich den Deckel draufnageln, Sir? Ja, doch. Und die Fugen, Kalfater? Ja, weg jetzt. Verschwinde. Rüst mir den Sarg um, das ist alles. Mr. Stubb, Mr. Flask, gehen wir nach vorne. Da geht er hin. Und ist erbost. Die ganze Sache gefällt mir nicht. Ich mache ein Bein für Captain Ahab und der trägt's wie ein Gentleman. Dann mache ich eine Hutschachtel für Quiquick und er will seinen Kopf nicht reintun. Die ganze Mühe umsonst? Yes! Soll eine Rettungsboje draus werden. Als wird man einen alten Mantel wenden und das Futter kommt einfach auf die andere Seite. Ich mag diese Flickschusterei nicht. Nein, dazu bin ich nicht da. Aber ich bin aus hartem Holz und ich kneife nicht. Mal sehen. Den Deckel zunageln, Fugen kalfatern, verpissen, fest verschalten

Schatten bemannen! Aye, Sir! Im ersten schwachen Schimmer der Morgenröte ertönte von Achtern seine eherne Stimme und den ganzen Tag hindurch, bis die Sonne untergegangen und die Dunkelheit hereingebrochen war, ertönte diese Stimme zu jeder vollen Stunde, wenn der Rudergänger die Schiffsglocke schlug. Stopp, Gasten! Jeder Ausguck! Seht ihr was? Nichts, Sir! Als aber 3 oder 4 Tage vergangen waren, seit sie die kindersuchende Rachel getroffen und sie noch keinen Spaut gesichtet hatten, misstraute der monomanische Alte wohl allmählich seine eigene Mannschaft. Selbst Stubb und Flask schien er zu verdächtigen, sie könnten womöglich das übersehen, was er so sehnlichst sehen wollte. Eigenhändig knotete er einen Korb aus Bulinenschlingen zusammen und schickte einen Mann mit einem einscheibigen Block hinauf, um ihn am Großtopp zu belegen. »Halt das Tau, Starbuck, ich leg's in deine Hände.« Hierauf stieg er in den Korb und befahl, ihn zu seinem Hochsitz aufzuheißen, und als er oben angekommen war, belegte Starbuck den Läufer und nahm am Belegnagel Aufstellung. Als er nun zum ersten Mal dort droben in seinem Horst hockte, tauchte keine 10 Minuten später einer dieser wilden, rotschnäbeligen Seehabichte auf, welche die Ausgucker auf den Walfängern in diesen Breiten so häufig belästigen, indem sie dicht um die Masttoppen kreisen. Der Raubvogel stieß kreischend auf ihn herab und zog seine wirbelnden Kreise so schnell um sein Haupt, dass das Auge nicht folgen konnte. »Vorsicht, Sir!« rief plötzlich der Sizilianer, der auf seinem Posten im Besantop unmittelbar hinter Ahab stand. »Hey, verdammtes Vieh! Sag mir, verschwinde!« »Sir, Ihr Hut!« Doch schon schlug die schwarze Schwinge vor die Augen des alten Mannes, der lange Hakenschnabel hackte nach seinem Haupt, und der schwarze Habicht schoss kreischend mit seiner Beute davon. 3-mal kreiste ein Adler um des Tarquinius Haupt, trug seine Kappe davon und brachte sie wieder zurück, worauf seine Gattin ihm prophezeite, er werde dereinst König von Rom sein. Aber als günstiges Omen galt es nur deshalb, weil der Adler die Kappe zurückgebracht hatte. Der wilde Habicht jedoch flog mit Ahabs Hut auf und davon. Weiter und weiter eilte der Vogel dem Schiffe voraus und entschwand den Blicken. Dort aber, wo er verschwunden, gewahrte man noch einen schwarzen Punkt, der aus höchster Höhe hinabfiel ins Meer. Starbuck. Sir? Ist es nicht ein linder Wind und ein lindleuchtender Himmel? An einem solchen Tage, so lieblich wie der heutige, habe ich meinen ersten Wal erlegt. Als ich ein Junge war, ein Harpunier von 18 Jahren. 40 Jahre. 40 Jahre ist das her. 40 Jahre unentwegt auf Walfang. 40 Jahre lang hat Ahab das friedliche Land gemieden, um 40 Jahre Krieg zu führen gegen die Grauen der Tiefe. Ei, Starbuck. Und von diesen 40 Jahren habe ich nicht 3 an Land verbracht. Wenn ich jetzt an das Leben denke, welches ich geführt, an diese wüste Einsamkeit fern, Ozeanen fern von jenem mädchenhaften Weib, das ich mit über 50 Jahren freite, um dann am nächsten Tage nach dem Kap Horn zu segeln. Kaum, dass ich eine Mulde hinterließ auf meinem Hochzeitskissen. Weib? Sagte ich Weib? Noch besser eine Witwe, deren Mann noch lebt. Komm her. Komm her zu mir, Starbuck. Und lass mich in ein Menschenauge blicken. Es ist besser, als auf die See oder den Himmel zu starren. Besser, als Gott anzustarren. Kapitän, komm mit mir, fort von hier. Lass uns diese tödlichen Gewässer fliehen und heimfahren. Auch Starbuck hat Weib und Kind. Wie vergnügt könnten wir heimwärts steuern, unser altes Nantucket wiederzusehen. Solch linde, himmelblaue Tage wird's auch in Nantucket geben, Sir. Wie wahr. Wie wahr. Ich habe es selbst erlebt. Am Morgen mancher Sommertage. Zu dieser Stunde. Ja, just jetzt hält er sein Mittagsschläfchen. Erwacht der Junge. Räkelt sich. Setzt sich im Bettchen auf. Ja. Ja. Kein Wort mehr. Es ist entschieden. Wir nehmen Kurs auf Nantucket. Komm, mein Kapitän, leg den Kurs fest und lass uns heimwärts segeln. Aber Ahab hatte seinen Blick abgewandt. Wie ein verdorrtes Apfelbäumchen schwankte er und warf die letzte ausgeglühte Frucht zu Boden. Was ist das? Welch namenloses, unerforschliches, unirdisches Etwas! Welch trügerischer, verborgener Herr und Gebieter, welch grausamer, erbarmungsloser Herrscher zwingt mich, dass ich mich gegen jede natürliche Regung von Liebe und Sehnsucht so unaufhörlich vorwärts treibe, vorwärts dränge, vorwärts stoße, mich ohne jede Rücksicht dazu bringe, das zu tun, was ich in meinem eigenen tiefsten Herzen noch nicht einmal zu denken wagte. Ist Ahab Ahab? Bin ich's? Ist's Gott oder wer sonst, der diesen Arm erhebt? Starbuck, wie kann dann dieses eine kleine Herz hier schlagen? Dies eine kleine Hirn Gedanken hegen? Es sei denn, Gott treibt diesen Herzschlag, denkt diese Gedanken, lebt dieses Leben und nicht ich. Beim Himmel, Mann, wir werden um und umgedreht in dieser Welt. Wie jenes Gangspiel dort. Doch ein linder, linder Wind ist's. Und ein lindleuchtender Himmel. Und die Luft duftet, als wehte sie heran von einer fernen Wiese. Starbuck, an den Andenhängen haben sie gemäht. Und die Schnitter schlafen in dem frisch gemähten Gras. Schlafen? Ei, wie sehr wir uns auch mühen. Am Ende werden wir alle auf dem Felde schlafen. Schlafen? Ei, und verrotten. In all dem üppigen Grün. Wie die Sensen vom letzten Jahr verrosten. Hingeworfen und vergessen in den halbgemähten Schwaden. Starbuck? Wo bist du? Starbuck. In der folgenden Nacht trat der Alte, wie er es öfter tat, aus dem Achterlug hervor, in dem er gelehnt hatte, stelzte zu seinem Zapfenloch, reckte jäh seinen Kopf in den Wind und sog die Seeluft ein. Bemannt die Toppen! Kapitel 133: Die Jagd. Der erste Tag. Der Gu trommelt mit den Enden dreier schwerer Handspaken auf die Decksplanken über dem Vorschiff und reißt die Männer mit Donnerschlägen wie beim jüngsten Gericht aus dem Schlaf. Mr. Starbuck! Leesegel! Unten und oben! Klar beim Rahmsegel! Es scheint, als würden sie aus dem Bugslug fliegen. So schnell sind sie an Deck. Die Kleider noch in den Händen. Vollzeug! Hab ich gesagt! Vollzeug, Sir! Mr. Starbuck! Übernehmen Sie die Leine! Zieht mich nach oben! Zum Ausguck! Alle Segel sind gesetzt. Ahab wirft die Leine zur Großbramsaling los und gibt Befehl, ihn aufzuheißen. Da! Da bläst er! Nach zwei Dritteln des Weges späht Ahab durch den Spalt zwischen Großmars und Bramsegel. Da! Ein Buckel wie ein Schneeberg! Ist es! Es ist Moby Dick! Jetzt rundet der Wal eine Meile voraus und bläst dann regelmäßig seinen Spaut in die Luft. Gedehnt singt er es aus, im Takt des immer länger stehenden Spauts. Da bläst er! Da bläst er wieder! Und da! Mir gehört die Dublone! Das Schicksal hat sie mir bestimmt! Da wieder! Und da! Leesegel ein! Fallen Bramsegel! Klar bei den Booten! Mr. Starbuck, ihr bleibt an Bord und übernehmt das Schiff. Aye, Sir. Rudergänger, Luf an, einen Strich. Anlufen, Sir. Sind die Boote klar? Holt mich hier runter. Mit vieren, Mr. Starbuck. Tiefer, und Ahab gleitet durch die Luft hinab an Deck. Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! Und Feuer! Die Paddel peitschen das Wasser. Endlich schließt Ahabs Boot dicht zu seiner Beute auf. Er kann den blendend weißen Buckel klar erkennen. Der lange gesplitterte Schaft einer geworfenen Lanze ragt aus dem Rücken Moby Dicks. Dann hebt sich sein Kopf aus dem Wasser. Arschloch! Jetzt rundet er! Für einen Wimpernschlag krümmt der Wal seinen ganzen Marmorleib, schwenkt zur Warnung das Banner seiner Fluke, taucht weg und ist verschwunden. Eine Stunde, sagte Ahab. Er stand angewurzelt im Heck seines Bootes, starrte über den Fleck, wo der Wal verschwunden war, hinaus ins verschwommene Blau und die weite, lockende Leere in Lee. Aber bald flackerten seine Augen wiederum unstet und sein Blick schweifte übers Wasser. Die Vögel! Der Wind frischte auf, die See ging höher. Die Vögel kommen wieder! Die weißen Vögel flogen kreischend auf Ahabs Boot zu und umkreisten es, dicht über dem Wasser flatternd. Ihre scharfen Augen sahen mehr als Menschenaugen. Ahab konnte im Wasser noch nichts erkennen. Doch da er tiefer und tiefer in die See hinabspähte, entdeckte er plötzlich weit unten einen winzigen weißen Punkt, nicht größer als ein weißes Wiesel, der mit erstaunlicher Schnelligkeit aufstieg, größer und größer wurde, bis er sich auf die Seite legte und deutlich zwei lange, krumme Reihen weiß glitzernder Zähne zeigte. Es war Moby Dicks klaffendes Maul, sein krummer Kiefer. Dreht das Boot da! Er kommt hoch! Doch als habe der Wal dieses Manöver mit der ihm zugeschriebenen verschlagenen Arglist durchschaut, warf er sich augenblicklich herum und schob sein zerfurchtes Haupt der Länge nach unters Boot. Da! Da ist er! Festhalten! Ein Beben lief durchs Holz, vom Bug bis zum Heck. Jede Planke und jede Rippe erzitterte, als der Wal wie ein zubeißender Hai schräg auf dem Rücken liegend, bedächtig und gefühlvoll sein Maul um den Bug schloss. Das bläuliche Perlmutt seines Gaumens gähnte keinen halben Fuß über Ahabs Kopf. So verharrte der weiße Wal und schüttelte das leichte Zedernholz mit der spielerischen Grausamkeit einer Katze, die eine Maus gefangen hatte. Wie von Sinnen packte Ahab den langen Kiefer mit seinen bloßen Händen. Das Boot! Gib das Boot frei! Lass los! Lass los! Und riss wütend daran, um das Boot aus dem Klammergriff zu befreien. Weg! Weg, du Satan! Aber die dünnen Dollborde bogen sich einwärts, gaben nach und brachen, als die beiden Kieferhälften wie eine riesige Schere nach Achtern rutschten, das Boot glatt in zwei Teile bissen. In der Sekunde, bevor das Boot auseinanderbrach, hatte Ahab sofort einen letzten Versuch unternommen, das Boot aus dem zubeißenden Kiefer herauszudrücken. Vorn übergebeugt drückte er weiter gegen den Kiefer, verlor den Halt, fiel aus dem Boot und kopfüber ins Wasser. Moby Dick hatte sich von seiner Beute zurückgezogen und lauerte in der Nähe, wobei er seinen weißen, klobigen Kopf abwechselnd senkrecht aus den Wellen reckte und ihn wieder senkte. Gleichzeitig wälzte er die Riesenspindel seines Leibes langsam um ihre Längsachse. Er schwamm einige schnelle Kreise um die schiffbrüchige Mannschaft und wühlte eine rachsüchtige Bahn durchs Wasser, so als wolle er sich zu einem zweiten und tödlicheren Angriff aufpeitschen. Vierkant brassen! Rudergänger, Kurs auf den Wal! Halt auf sie zu! Auf der Pequod hatten sie alles mitverfolgt. Sofort die Rahen vierkant gebrasst. Segelt über den Wal drüber! Drängt ihn ab! Der Bug der Pequod schwang herum. Sie brach in den Bannkreis ein und es gelang ihr, den weißen Wal von seinem Opfer zu trennen. Die anderen Boote eilten augenblicklich zu Hilfe. Hier, Sir. Geben Sie mir Ihre Hand, Sir. Was ist mit der Harpune? Die Harpune, keuchte Ahab und richtete sich halb auf, schwer auf seinen gebeugten Arm gestützt. Ist die Harpune sicher? Nein, Sir. Ist ja nicht geworfen worden. Hier. Stubb zeigte die Waffe. Gut. Leg sie vor mich hin, Stubb. Vermisste? 5 Riemengassen waren's, Sir. Und hier sind 5 Mann. Hilf mir hoch. Ich will stehen. Da! Zieht er immer noch leewärts. Was für ein Spaut! Ach, nehmt eure Hände weg! Der ewige Lebenssaft steigt wieder in Ahab hoch. Segel setzen! Riemen ein! Ans Ruder! Die Boote hielten nun auf die Pequod zu und wurden alsbald zu ihren Davids aufgeheißt. Die beiden zertrümmerten Bootshälften waren zuvor schon eingeholt worden, und als alles an der Bordwand belegt war, türmte sie Segel auf Segel bis hoch hinauf, spreitete beiderseits Lehsegel und jagte wie auf den Doppelschwingen des Albatros hinter Moby Dick her, der seine lehwärtige Bahn durch die See zog. Nur wie steht's? Topgasten! Seht ihr ihn? Jeden Spaut sollt ihr aussingen! Und wenn er 10-mal pro Sekunde bläst. Der Tag neigte sich dem Ende zu, nur der Saum seines goldenen Gewandes raschelte noch. Bald wurde es dunkel. Kein Spaut mehr zu sehen, Sir. Ist zu dunkel. Kurs bei der letzten Sichtung? Wie vorher, Sir. Geradewegs nach Lee. Gut. Er wird langsamer werden nachts. Royal und Bramsegel ein, Mr. Starbuck. Einholen! Wir dürfen ihn nachts nicht übersegeln. Rudergänger, halt sie vor dem Wind. Mr. Stubb, Topgasten, abentern. Aye, Sir. Topgasten, abentern. Los, kommt runter. Und eine Wache in den Vortop. Er bleibt bis zum Morgen bemannt. Dann trat Ahab zum Großmast, wo die Dublone hing. Ihr Männer, mein Goldstück ist das. Ich hab's mir verdient. Aber ich werd's nicht abnehmen, bis der Wal tot ist. Wer ihn als erster sieht, an dem Tag, an dem wir ihn erlegen, der kriegt das Gold hier. Dein Schiff, Mr. Starbuck. Damit begab er sich zum Achterlug, stieg ein paar Stufen den Niedergang hinab und blieb dort, bis der Morgen dämmerte. Kapitel 134, die Jagd, der zweite Tag. Tagesanbruch, die Toppen werden neu bemannt. Seht ihr ihn? Nein, nichts zu sehen, Sir! Alle Mann an Deck zum Segel setzen! Er zieht schneller, als ich dachte. Bram, Segel setzen! Die wären besser die ganze Nacht dran geblieben, oder, Mr. Starbuck? Aye, Sir. Klar bei Royal! Das Schiff stürmt weiter und durchfurcht das Meer, wie eine fehlgegangene Kanonenkugel zur Pflugschar wird und den flachen Acker aufreißt. Potz, Toppen und Tampen, wie unsere Pequod schwankt und Stampfflask. Jo, das fährt in die Beine, was ist das da? Das züngelt hoch bis zum Herzraum. Richtiger Draufgänger, wir und die Pequod Flask. Da bleibt kein Auge trocken. Und dann der Ruf aus dem Masttop. Da. Da bläst er. Und da. Seht, er bläst! Gerade voraus! Hurra! Da! Hurra! Und da! Das Rigg war voller Leben. Alle Masten und Rahen trugen reiche, reife Ernte an sterblichen Menschen, bereit für ihr Schicksal. Ach, wie sie immer noch suchten, in dem unendlichen Blau das zu finden, was sie vernichten konnte. Hurra! Kaum eine Meile voraus, bricht Moby Dick leibhaftig hervor. Der Pottwal schießt aus tiefsten Tiefen herauf und schleudert seinen massigen Leib ins reine Element der Luft. Da! Da bricht er! Da bricht er! Da! Da bricht er, singen sie aus, als sich der weiße Wal in seiner maßlosen Prahlerei wie ein Lachs gen Himmel wirft. Deine Stunde ist nahe, Moby Dick. Abätzern! Alle Mann! Nur Vortor bleibt besetzt! Klar machen zum Wegfieren der Boote! Die Männer nehmen nicht die Wanten mit ihren mühseligen Strickleitern, sondern fallen wie Sternschnuppen an den freilaufenden Fallen und Backstagen aufs Deck.

Als ich ihn erreichte, war er zu einem sahnigen Pfuhle verebbt. Um und um kreiste ich ein zweiter Ixion, enger und enger um die knopfrunde schwarze Blase in der Achse dieses langsam rotierenden Rades, bis ich seine Mitte erreichte. Da barst die schwarze Blase und der lebensrettende Sarg, befreit durch seine sinnreiche Schnappfeder, schoss mit mächtigem Auftrieb hochkant aus dem Wasser, fiel auf die Seite und trieb neben mir in der See. Auf Quickwicks Sarg trieb ich beinahe einen Tag und eine Nacht dahin. Auf einem weichen Meer so lind wie eine leise Totenklage. Die Haie glitten harmlos vorüber, als wären ihre Rachen fest verschlossen. Am zweiten Tage stand ein Segel auf mich zu, kam näher, näher und nahm mich schließlich auf. Es war die umherirrende Rachel. Auf der Suche nach ihren verschollenen Kindern fand sie nur eine weitere Waise. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. 10. Teil. Ismael, Rufus Beck. Melville, Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab, Manfred Zapatka. Starbuck, Ulrich Mattes. Stubb, Bernhard Schütz. Flask, Carsten Hübner. Quickwick, Rudolf Dadu-Oura Grün. Zimmermann, Thomas Holzmann. Schiffsjunge Pip, Jonathan Beck. Kapitän der Rachel, Werner Rehm. Erster Matrose, Stefan Wilkening. Zweiter Matrose, Henry Meyer. Dritter Matrose, Carsten Hübner. Mannschaft, Sebastian Edbauer, Sebastian Hofmüller, Johannes Klarmar, Christian Friedl und andere. Gesang, Lukas Battes-Rehse. Violinen, Hans Scheck, Martin Trauner. Cello, Nella Hankins. Kontrabass, Peter Pühn. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz, Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.